Lesung der Botschaft vom 1. Januar 2022 von Thomas aus der Familie Neubert mit dem Titel Urkraft 2022 Ur. Dreifach Heil, dreifach Urkraft, dreifach Urtypisches. Dreifach wird unsere uns innewohnende Ursubstanz des Friedens, der Liebe, der Heilung, der Vollkommenheit des Höchsten und Reinsten auf Irta in diesem Jahr mit unverhinderbarem Zwang seitens grünländischer Kräfte in unser Sein gepresst. Die Rune Ur in Dreiheit, du musst es dreimal sagen, wird sich verwirklichen, ob der Berg Zion daran gefallen haben wird oder nicht. Es spielt keine Rolle mehr, was sie wollen oder was du willst. Kosmisches hält heldenhaften Einzug. Erstmalig begrüßen wir Zweifler wahre energetische Macht auf Erden in uns, die noch in ihren Kinderschuhen sich binnen weniger Augenblicke zu einem Giganten kolossaler Größe manifestierend übermenschliche Macht, gegen die es kein hinderliches, weltliches, schwarzmagisches Entkommen gibt. Welch imposanter Auftakt an diesem 1. Januar des falschen gregorianischen Kalendariums, sich mit seiner kosmischen Energie in unsere Aufmerksamkeit vordringt. Gleich jener Macht der Urkraft wird sich uns ein Jahr eines unendlichen Zaubers zum einen, aber auch von unsagbarer Rohheit einer sich wandeln wollenden Willensbekundung präsentieren. Zu lange hinausgeschobene Entscheidungen sind im laufenden Jahr wieder vorgelegt, nicht nur seitens der Menschen, die zu Millionen sich auf die Straßen begeben werden, kracht es gewaltig im Fiktionsgebälk. Um dort längst anstehende Änderung der kaum noch erträglichen systemischen Lügenverwaltung zu erzwingen. Beseelte in großen Massen treffen auf weitreichend geistig, seelisch von Giften zerfressene Systemdiener. Doch die nach Freiheit schreiende Energie der Lichtkraft zeigt erstmalig, welch unbezwingbare Liebe in ihr steckt. Gleichzeitig lodert die erstarkte Unbesiegbarkeit einer spirituell unterernährten physischen Masse, die durch sozialistischen Satanismus und andere Ismen seit vielen Jahrtausenden an der Nase herumgeführt wurde. Hier ist der Wendepunkt markiert. In 2022 findet dieser seine Befriedigung. Durch ihr fehlerhaftes Tun müssen viele Diener, die unsere letzten Warnungen nicht für sich in ihre Leben umsetzten, sich der Ordnung entsprechend vor das Volk und gegen die zionistische Politik zu stellen, schwer heilende Verluste ertragen. Dies auch innerhalb ihrer sie fehlleitenden Egos, manche ihr hiesiges leider aufgebend. Kollateralschäden, bedauernswert. Mütter weinen das Gute verurteilend um ihre Kinder. Aber auch sie, die Menschen hinter Uniformen, sind Wesen mit freiem Willen und so müssen jene, sofern sie sich gegen den Souverän entschieden, anstatt diesen vor noch massiverem Betrug schützend in ihre Obhut zu nehmen, ihre Erfahrungen mit dem wahren Gesetz Gottes machen, das keine Bevorzugung kennt. Der Februar zeigt erstmalig und hierin auch nur minimale, seichte Ausläufer, welche Macht der Freiheitswille in sich erzeugt, sofern sich beseelte Schöpfer vollumfänglich einig sind. Im Mai ist der kumulierte Siedepunkt fürs Erste erreicht. Der Wassermann eint endlich. Ein 200 Jahre alter Zyklus von trennenden Energien fand in 2022 sein Ende. Nichts ist kraftvoller als der Wille eines gesunden Menschen, eines geistig geschulten Lebewesens, das in seinen Stromleitungen innerer Nervenbahnen den gesamten Kosmos an lichter Energie weit überwiegen kann. Viele Menschen, Millionen, ihre Körper stierten sich zuvor mittels der Gewissheit in ihren Geisten. Nicht und niemals rate ich meinen Freunden in den Diensten, sich mittels ihrer von Dritten anbefohlenen Willkür gegen solch unaufhaltsame Urkraft zu stellen. Verlierer und Sieger sind seit Beginn feststehend, auch was die Weiterbeschäftigung der Dienenden in der kommenden Gesellschaftsform betrifft. Mitwirkende sind nicht nur seitens der einen Seite für die Nachwelt in Bild und Ton festgehalten. Innerhalb des laufenden ersten Monats sammeln wir uns geistig neben die seitens unserer Gottheit ins Feld gestellten reichhaltigen Uploads dankend an, laben uns an der Urmacht. Hierzu musst du nichts willentlich beitragen. Jede Ordnung ist vollautomatisch sich in unser Sein einflechtend, so wir in heiliger Ordnung, das heißt heil, gesund und im Verdienst des sich Anbahnenden sind. Unbedingt ist der Giftstoff des Kill Bill Gates sowie die Energie des Massenmordes aus dem Blute fernzuhalten. Nichts ist, wie es dir vor Augen im Außen erscheint. Nicht die gelbe Lampe am kunstvoll uns als Weltraum präsentierten Himmelsgewölbe, nicht die Organisationen, die sich uns als Staaten vorstellen. Bei letzteren handelt es sich um fiktionale Gewaltstrukturen von Satanisten, die aus dem versteckten Hintergrunde dich aussaugen, dies finanziell, also physisch und auch metaphysisch über ihre schwarz-magischen Programme. Der gesunde Mensch erlebt normalerweise kein Altern. Er geht erst in die nächste Dimensionsebene über, so er seine hiesige Aufgabe mit Bravour meisterte. Mordenergien, jene aus gewalttätigen Hinrichtungen an liebevollen Lebewesen sich nähren, verbringen den Körper des Menschen in einem gewissen Zeitpunkt nicht mehr wandelbare Abwärtsspirale des Vergehens. Steht Mord unter schwerer Strafe seitens der Macht der allwissenden Steuerung. Auf so einen eben benannten Passus will ich näher eingehen. Das vorzeitige Ableben eines physischen Organismus stellt im Grunde nur eine Täuschung weltlicher Fiktion dar. Uns wird seitens unserer fehlprogrammierten Verstandesebene vorgemacht, wir seien wirkliche und stofflich relevante Organismen. Die Mehrzahl hiesig ihre Prüfung verbringender Seelen ist sogar Grund der unvorstellbaren Täuschung durch die Kirche und deren zentralen Steuerungsinstruments Vatikanum in derart diametrale Wirklichkeit verbracht, dass sie überzeugt von der Tatsache sind, sie seien allein der Körper und nicht immerwährendes geistiges Sein mit allen dazugehörigen stofflichen Entsprechungen. Physische Körper sind kristalline Energiepotenziale, Schöpfungen des Geistes, energiestoffliche Masse gleich eines Sinneshologramms. Darum, weil Energie nicht verloren gehen kann, erstes Gesetz der Energie, ist alles in dieser energetischen Traumwelt Geistkraft, reinste kosmische Potenz. Kann somit Energie getötet werden? Verloren gehen? Nein, ganz bestimmt nicht. Mit einem dahinter erscheinenden Aber. Die Tötung eines Lebewesens mittels äußerlicher Fremdbestimmung in Form von Fremdgewalt stellt einen im Sinne göttlicher Gesetzgebung statuierten schweren Gesetzesverstoß dar, der den Mörder mittels eines Ursache-Wirkungsprozesses bemisst. Diese Form der Belohnung geschieht auch in gleichem Maße für jedes bewusste Lebewesen in beide Richtungen der Polarität. Stirbt ein Lebewesen nicht freiwillig und nach Beendigung seiner diesseitigen Aufgabe, wird der Schuldige des früheren Ablebens des Lebewesens bestraft. Mal sporadisch zur besseren Vorstellung angenommen, ein Punktesystem, welches Pluspunkte für emotionale Intelligenz vergibt, schwere Abzüge bei nicht bestandenen Prüfungen. Jeder Bissen zählt. Fleisch zu essen, ja, ich weiß, ein Gaumenschmaus sondergleichen. Jedoch solltest du es roh und blutig, gerade erst nach dem gewaltsamen Mord, genießen. gänzlich ohne es zu brennen und ohne Gewürze. Na, mundet die Leiche noch immer, das Wasser im Munde zusammenlaufend und den Gaumen schmeichelnd? Ist dein Zahnwerk denn überhaupt in der Lage, das zähe Fleisch zu reißen, es zu kauen? Wie steht es mit deiner Magensäure, dabei bedenkend, die des kadaverfressenden Tieres ist etwa hundertfach stärker? In dieser soeben behandelten Wahrheit findet sich sogleich eine Antwort, warum ich mit vielen die Dialyse brauchenden Nierenkranken kein Mitleid auch nur entfernt empfinden kann. Zerstörte ihre Harnsäure soeben genannten Gaumenschmauses strukturell ihre Nieren? Ist die menschliche Niere nicht einmal die des Tieres über lange Zeit in der Lage, so viel giftige Harnsäure zu ertragen? Darum sterben Menschen an chronischer Niereninsuffizienz, CNI, brauchen darum Dialyseeinrichtungen. Ich denke, wir sind uns einig, was der Brandteufel, aus dem die ach so wesentlichen Widerlichkeiten kokelt, ist nicht göttlich natürlicher Art. Starköche täuschen dich über deine wahren Gaumenfreuden aus der Natur hinaus, hindern Mensch daran, wahren und natürlichen Genuss zu erfahren und damit sein ihm vorbestimmtes Alter von mehreren tausend Jahren pro Leben zu erreichen. Nach kurzer Lebenszeit mangelt es dem Menschen an Weisheit. Das wahre ihm zuständige Wissen bleibt ihm verborgen. Pluspunkt für den Yao. Bist du im Frieden? An dieser Position hältst du den lange ersehnten Friedensvertrag mit Gott und der Welt in deinen eigenen Händen. Du musst nicht bei irgendwelchen Alliierten um Frieden betteln, ist die Welt dein einziger Spiegel von Ursache und Wirkung. Je mehr Menschen die Wahrheit in ihrer eigenen Macht erkennen, umso schneller wird uns das Unheil der Täuschung auch weltlich nicht mehr belästigen. Alles Gute wohnt in uns. In Liebe, Thomas.